Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich freue mich auf unsere erste Anruferin. Guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Ich rufe an, ich habe ein Problem mit meiner Mutter. Und zwar ist es, also wenn die Mama zum Besuch kommt. Und zwar ist es so, sie hat mir einen Brief geschrieben. Da hat sie ganz viel Hilfe angeboten für mich bei den Haushaltssachen und bei den Kindern und so. Und dann kommt die Mutti halt zum Besuch, und aber nichts von dem, was sie alles angeboten hat, wird wirklich umgesetzt. Ja, es gibt viel Kritik an meiner beziehungsweise unserer Lebensweise hier. Und ja, wie gesagt, sie möchte gern so viel tun und helfen, aber in Wirklichkeit tut sie nichts. Da ist zum Beispiel ein weinendes oder schreiendes Kind, das liegt am Boden, ja, und dann steigt sie einfach drüber. Ich weiß nicht, müsste ich ihr dann wahrscheinlich sagen, Mensch, nimm's doch mal hoch, tröste doch mal oder mach irgendwas, passiert nicht, ne? Also, das sind Sie und Ihr Mann und ja. Wie viele Kinder? Wie viele? Vier. Vier. Mhm. Wie alt? Also der eine ist 12, der nächste ist 2,5 und die Zwillinge sind 14 Monate. Toll. Ja. Das krachende Prallleben. Ja, kann man so sagen. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 36. Also Sie haben schon eine langjährige Bekanntschaft mit Ihrer Mama. So in der Art, wie es ist, ja. Sie kennen sich ganz genau? Ja. Es kommt auch nicht so unerwartet, dass so ein Brief kommt und wie Ihre Mama dann da ist? Doch, der war schon relativ unerwartet, weil vor diesem Brief, da waren ja auch schon mal Besuche, die hat sie dann meist in Kooperation mit meiner Schwester abgewickelt. Und da gab es mal eine große Auseinandersetzung, da hat sich dann auch mein Mann mit eingemischt, eingeklingt. Und dann haben wir meiner Mutter und Schwester gesagt, so in der Form läuft es bei uns hier nicht. Und dann war längere Zeit Funkstille und dann kam das wieder, dass wir so ein bisschen angekleckert irgendwie, und dann war es eigentlich okay. Dann war die Mutti auch mal da, dann hat es auch gepasst, da hat sie auch mit den Kindern gemacht und getan. Und ja, aber jetzt der letzte Besuch, das war wieder totale Katastrophe für alle, eigentlich ziemlich schlimm. Und wir haben gedacht, Mensch, also so geht es für uns nicht. Ja. Wie lang war die Funkstille? Das war bestimmt ein Jahr. Also ich habe ein Jahr lang fast komplett mit meiner Mutter überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Diese Kontaktabbrüche gab es früher schon? Also mehr so emotional. Da war man ja eigentlich dann aufeinander gesessen, weil man zusammen gewohnt oder gelebt hat, ja, oder auch in der gleichen Stadt noch näher miteinander war. Aber so das Ding an sich gibt es schon länger, ja. Das heißt, wenn Sie sich jetzt nicht ärgern müssten über das, wie die Mama ihre Hilfe lebt, würden Sie sich über was anderes ärgern können? Bei meiner Mutter? Das wäre dann, glaube ich, eher so dieses Leben und Leben lassen. Nee, da wäre es mir dann, glaube ich, eher egal. Aber hier bin ich ja direkt mit ihr dann so konfrontiert und da rückt man dann aufeinander. Wenn die Distanz da ist, dann ja, ist es halt eh runtergefahren oder abgekühlt, ja. Wie suchen Sie den Kontakt zu Ihrer Mutter? Ja, ich rufe sie an. Wie oft? Alle 2 Wochen mal, ja. Wie müsste Ihre Mutter bei einem Besuch bei Ihnen sein? Sie haben ja gesagt, einmal ist es gut gegangen. Was war da anders? Also sie müsste, finde ich, sich interessieren. Ein bisschen aktiv sein auch, ja. Das ist halt, hat sie auch bei diesem Besuch irgendwie gesagt, dass sie das Gefühl hat, alles, was sie macht, ist falsch, die kann ja nichts, ja. Als wir ihr mal so ein, mein Mann ist da viel, gibt ihr immer wieder so Händchen, sagt, mach doch mal, wickel doch den mal zum Beispiel, komm, mach doch mal. Und dann hat sie das eben gesagt, sie hat das Gefühl, dass sie eh alles falsch macht, aber sie tut ja eigentlich nichts. Sie sitzt ja meist eigentlich nur da und guckt zu. Und wenn ich sagen soll, wie ich es gerne hätte, dann wäre es einfach so, dass ich von ihr ein bisschen Initiative einfach erwarte. Mhm. Oder Dinge, die ich denke, eigentlich ja selbstverständlich sind oder die man auch sieht, ja. Mhm. Wenn ich jetzt mit den Schälchen für 3 kleine Kinder auf den Tisch zugehe zum Mittagessen und sie sitzt bei einfach und sagt nicht irgendwie sowas wie, komm, ich nehme dir mal eins ab, ich fütter mal den jetzt schon, sondern das ist was ich hier noch zusätzlich sagen müsste. Wie war es, als es geklappt hat? Genau, Sie sagten, einmal wäre es ja die Ausnahme. Da hat sie sich mit den Kindern beschäftigt, war sie oben, haben sie gemeinsam gespielt. Da waren auch schon alle 4 auf der Welt? Ja. Aha. Was war zwischen Ihnen anders, dass es klappen konnte? Was war da anders? Das kann ich jetzt so nicht mehr sagen, weil es vernetzt. Vielleicht war ich einfach anders, weil ich gemerkt habe, dass es einfach läuft. Aber wie ich konkret war, weiß ich jetzt nicht. Weil es ist ja auffallend, dass der eine Arbeitsbesuch ist positiv ausgefallen, der andere Arbeitsbesuch ging daneben. Kennen Sie Stimmungsschwankungen bei Ihrer Mutter? Kennen Sie das, dass sie manchmal voll dabei ist und sonst sich im Rückzug befindet? Absolut, ja. Danach klingt es. Ja, total. Und danach klingt es für mich. Das heißt, dass Sie bei bestem Willen des Ankündigens des Arbeitsbesuches nicht steuern kann, ob sie durchhängt oder ob sie gut drauf ist. Ja. Und diese 2 Seiten kennen Sie offensichtlich schon sehr lange. Ja. Wie sind Sie früher mit ihr umgegangen, wenn sie so in einer Phase war, dass sie durchgehangen hat? Ich habe sie sein gelassen. Genau. Ich habe sie sein gelassen, weil ich ja das auch weiß oder gekannt habe, irgendwie, dass einfach der Punkt oder der Moment wieder kommt, wenn es dann wieder funktioniert. Ganz genau. Und diese Stimmungsschwankungen begleiten Sie schon so lange. Und im Moment mit Ihren 4 Kindern haben Sie natürlich, boah, da stehen 3 Schälchen, verdammt nochmal. Und da sitzt jemand, der aus seiner Schwere im Moment nicht rauskommt. Hm. Und vielleicht ist es von Ihnen im Moment auch zu viel verlangt, jemanden in dieser Schwere zu begreifen. Nur als sie den Arbeitsbesuch angekündigt hatte, wusste sie auch noch nicht, dass diese Schwere kommt. Und meistens hasst man sich selber noch, wenn diese Schwere kommt. Und meistens möchte man auch schon die Anzeichen dieser Schwere nicht begreifen. Mhm. Man kann nicht aus der Haut raus. Und ich nehme an, dass Sie das viel, viel besser wissen wie ich. Ja, ich nehme an, dass das so ist bei ihr. Weiß nicht, vielleicht auch bei mir. Sie kennen das bei sich auch? Es gibt so Tage, wo. Genau. Und dann wird alles so schwer und dann muss jemand vorbeikommen und sagen, ich schaffe das mit dir zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob jemand vorbeikommen muss. Wie schaffen Sie es, aus der Schwere wieder rauszukommen? Ja, ich muss einfach auch irgendwie, ich schiebe das dann weg. Ich weiß nicht, es ist einfach so viel zu tun und zu machen, wo ich einfach gar nicht immer so das zulassen kann. Ich muss mir selber einfach irgendwie, ich denke mir immer nur jetzt noch das Schlimme durchhalten und dann wird es wieder schön. Wenn sie dann ruhig sind oder es geschafft ist oder so, dann ist es wieder gut. Ich wage jetzt mal was ganz Schräges zu sagen. Ich glaube, dass Sie diese Stimmungsschwankungen, dass Ihnen die von Ihrer Mutter sehr vertraut sind. Ich glaube, dass Ihr Rezept, ich muss da durch, auch ein Rezept ist, was Sie von Ihrer Mama oder was Sie Ihrer Mama antragen möchten. Als ob Sie sozusagen die Ärztin sind, die sagt, Mensch, wenn du die Hinterbacken zusammenkneifst, dann wird es gehen. Als ob es Ihnen schwerfällt, bei ihr zu sehen, das, was Sie auf Ihre Art und Weise so bekämpfen. Jetzt sind wir beide ja total schlau. Mhm. Nun wollen wir doch mal gucken, wie wir den nächsten Arbeitsbesuch gestalten. Mhm. Wir wissen nicht, wie sie kommen wird. Ob sie überhaupt noch mal kommen wird. Also so wie sie heute gegangen ist, hatte ich so eigentlich das Gefühl, na, das war es jetzt dann wohl. Also wieder Kontaktabbruch. Ja, so. Das ist auch, da ist dann immer so was wie so Unbeantwortetes, so nicht geredet irgendwie. Ich weiß nicht, wann es ich schaffen kann anzurufen oder sie, ob sie es nochmal macht. Ich weiß nicht. Darf ich diesen Teil den depressiven Teil nennen? Okay. Angenommen, wir beiden würden es in diesem Gespräch schaffen, und jeder von uns hat depressive Teile, angenommen, der depressive Teil wäre bei Ihnen im Vordergrund. Und Sie versuchen ihn ja wegzudrängen und zu sagen, verdammt nochmal, ich will dich nicht, kann ich auch nicht gebrauchen. Komm, verschwind, ich muss ja funktionieren. Mhm. Angenommen, Sie würden diesen depressiven Teil ein bisschen freundlicher begrüßen. Wie würden Sie ihn dann begrüßen? Es würde Ihnen gelingen, ihn freundlicher zu begrüßen. Was würde ich da sagen? Na, servus, du Flaute. Na, servus, du Flaute. Und das ist was so Kumpelhaftes. Oder was stellt sich für ein Gefühl dann ein? Ja, das ist halt leichter anzunehmen dann, weil ich kenne dich ja schon, als wie so überrollt oder ja, plattgewalzt zu werden davon. Genau. Kann ich es annehmen, einfach. Leicht. Weil ich weiß, dass es wieder weggeht. Ganz genau. Leichter, ich kenne dich ja schon. Und angenommen, das ist jetzt ja alles noch so frisch, weil die Mutter heute gefahren ist. Angenommen, Sie würden diese Leichtigkeit, diesen depressiven Teil bei Ihrer Mutter, na servus, jetzt hast du heute die Flaute. Na gut, dass ich das schon kenne. Was würde sich dann bei Ihnen verändern? Wenn wir so miteinander sind und ich merke jetzt, sie hat jetzt diesen Hänger. Vielleicht, also alles Hypothese, Fragezeichen, weiß ich nicht, aber vielleicht würde ich dann all diese Dinge, Mensch, guck mal, nimm doch mal das Schälchen, fütter den doch mal oder komm, geh doch mal hoch und wickel den mal. Oder also diese Dinge, wo ich mir denke, sie hat sie angeboten, sie will sie machen. Sie sind für mich selbstverständlich, das ja kann man sehen. Vielleicht würde es mir dann nichts ausmachen, ihr das zu sagen. Vielleicht auch nicht in so einer Art, dass es in einer Art, in der sie es vielleicht annehmen kann, vielleicht kumpelhaft. Genau. Komm, mach doch mal. Genau. Das Kumpelhafte, das, was ich eben angesprochen hatte, servus, du Flaute. Na komm, es ist soweit. Und wenn wir diese Hypothese weiter ausbauen wollen, dass ich vermute, Ihnen dieser Kontaktabbruch für ein Jahr nicht schmecken könnte, wie könnten wir dann hypothetisch diese spürbare Leichtigkeit jetzt auch verschriftlichen und den Kontakt zu ihr wiederherstellen? Verschriftlichen? Briefschreiben? Vielleicht. Oder telefonisch. Oder sogar hinfahren. Wie könnte dieser leichtere Kontakt mit dem schweren, mit dem depressiven Teil ausschauen? Ja, anrufen und fragen, wie es dir geht. Wie geht's dir? Und dann wird sie ihre Verarbeitungsstrategie haben. Und was wird sie sagen, wenn nicht wirklich was Neues passiert? Was sie dann sagen wird, ich schätze, sowas wie, ja, geht schon. Geht schon, genau. Ein bisschen mehr müssen wir schon noch reinlegen in dieses Gespräch. Geht schon, ihr kennt euch beide wirklich genau. Ich will mal einen Versuch starten, wobei ich das Maximum verlange und Sie vielleicht das einsetzen, was für Sie wesentlich besser zutrifft als das, was ich jetzt verlange. Mama, ich glaube, ich übersehe immer wieder, dass wir ein gemeinsames Gehen tragen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du dabei sitzt. Mich erinnert das nur an einen depressiven oder traurigen Teil bei mir. Ich verlange von mir dann Höchstleistung. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Teil damit verdränge oder gut in die Ecke kriegen kann. Ich habe aber auch darüber nachgedacht, ob ich diesen Teil nicht, hey, servus, Flaute, jetzt komm halt. Und vielleicht habe ich von dir in diesen Ferien zu viel verlangt, weil ich meine Möglichkeiten, mit dieser Flaute umzugehen, auf dich übertragen wollte. Das ist das Maximum, was ich vorschlage. Weil es das, was wir als Geschenk hier hatten, dass wir das erarbeiten konnten. Wie sie mit unserem Geschenk umgehen, das kann ich nicht steuern. Das ist nur ein Wunsch. Und vielleicht findet auch erstmal nur so ein erster Schritt zu so einer Haltungsänderung da. Dass man meistens bei denen, die man liebt, das bekämpft, was man sich selber sehr schwer annehmen kann. Mhm. Manchmal sind wir so schräg gepolt. Mhm. Und meistens dienen die Mütter dazu, dass man in denen bekämpft, weil sie sind uns am nahesten. Mhm. Wir können alles riskieren, weil sie ihre Liebe doch nicht aufgeben werden. Und vielleicht kann dieser Kampf gegen diesen traurigen Teil aufhören, indem es als Flaute, hey, dann kommst halt her, wollen wollte ich dich nicht, aber du bist mir schon so vertraut. Mhm. Okay. Das ist das, was spürbar wurde. Ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie es nicht nur bei Ihrer Mama gelassen haben, sondern auch sich selber dazu eingeladen haben. Das war eine große Leistung. Gut. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir die andere Seite. Genau. Sie erzählen mir ein bisschen. Ja, also mein Mann und ich, wir sind beide Mitte 60. Und wir haben zwei Kinder, eine Tochter mit 38 und einen 8 Jahre jüngeren Sohn. Und zwei Enkel von der Tochter, die ist verheiratet und wohnt eine Viertelstunde weg, so ungefähr. Mhm. Und zwar, das Problem ist das, seit 20 Jahren, wenn die Tochter, wenn man da irgendwas mit ihr sagt oder irgendwas, was ihr nicht in den Kram passt, dann fängt sie zu schreien an und ist wochenlang beleidigt. Und ist uns beiden beleidigt und das dauert dann Wochen. Und irgendwann bei einer Feier oder man trifft sich mal, dann ist alles wieder wie gehabt, man ist wieder freundlich. Und wir kommen, also mein Mann und ich, wir kommen uns einfach als Verlierer vor. Mhm. Es ist immer dieselbe Masche und ich muss mal ganz ehrlich sagen, mir tut das so unendlich leid auch für meine Tochter, weil die Rolle, die sie da spielen muss, die finde ich einfach furchtbar. Unsere Rolle ist grausig und ihre Rolle ist genauso hässlich. Und irgendwie ist es immer wieder dasselbe. Und jetzt ist wieder dasselbe Problem. Wir passen einmal in der Woche auf die Enkelkinder auf. Da bekochen wir die und einen Schwiegersohn. Und die Tochter geht da den ganzen Tag in die Arbeit. Und das dürfen wir natürlich jetzt nicht mehr. Und der konkrete Fall war diesmal, aber nur diesmal, es ging um Geld. Also wir kriegen von ihr Geld. Das war aber noch nie, also das ist nur einmal. Und da hat sie gesagt, das zahlt sie uns so und so. Und jetzt warten wir seit 3 Monaten und wir haben nichts gekriegt. Und jetzt hat sie meinen Mann angesprochen, ich war überhaupt nicht dabei. Und dann hat sie so rumgedruckt, also ich weiß das ja auch nur vom Erzählen. Und dann ging es um was anderes. Da hat mein Mann nur was vermisst und hat sie gefragt, ob sie das nicht hätte. Und dann wird sie so wütend und schreit da rum und dann ist einfach dasselbe Lied wieder. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollten sie Geld bekommen für Babysitten oder? Wir haben da was Gemeinsames gemacht und da war sie uns Geld schuldig. Also das Aber Geld, das ist sonst nie. Also das war das erste Mal. Mit Geld haben wir sonst überhaupt keine Probleme. Und dann fehlte irgendwas und dann hat ihr Mann gefragt, ob sie das vielleicht zufällig hätte. Ja, und dann ist so ausgeflippt. Aber wahrscheinlich war der Grund, weil sie genau weiß, dass sie gesagt hat, sie zahlt das Geld im Oktober und hat halt nichts gezahlt. Ich also, meine, wir hätten Verständnis, wenn sie sagt, du Mama, ich hab keins oder Papa, ich hab keins. Mhm. Aber das ist einfach nichts. Sondern es ist immer dasselbe. Also es geht immer so aus, sie sucht immer irgendwas. Also wenn wir nicht funktionieren, dann läuft es nicht. Das sind nun zufällig rausgegriffene Beispiele, die Sie erzählen. Ja. Und hochdiffizile... Also der Umgang mit gemeinsam Geld und so eine Vertrauenssache, hast du das? Das sind auch zwei knifflige, heikle Themen. Wenn wir dies jetzt mal hochrechnen, diese kniffligen Themen, die in sich ja schon zu Verletzungen einladen, Also ist insgesamt schon so ein bisschen mit Ogu, also so ein bisschen Geschmäcklerisches ist dabei. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Ja, da ist das Ganze, das... Ist was Geschmäcklerisches. Ich merke da auch, da stimmt was nicht. Da ist was Geschmäcklerisches. Jetzt versuchen wir mal, ob wir von Ihrer Seite eine klare Abgrenzung schaffen können. Und zwar meine ich nicht eine Abgrenzung in Richtung Ausgrenzung, sondern eine Abgrenzung, um sich nahe zu kommen. Eben. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie ist denn die Vertrauensfrage, die Sie und Ihre Tochter vielleicht irgendwie im was, wie vertrauen Sie Ihrer Tochter Ihr eigenes Leben? Wie vertrauen Sie Ihrer Tochter Ihre Ehe? Wie vertrauen Sie Ihrer Tochter innerhalb Ihrer Mutterrolle? Mein Gott. Wie ich der Tochter vertraue. Ja. Da kommt schon der liebe Gott ins Spiel. Wie vertrauen Sie in diesen wichtigen Rollen? Wie Ihre Ehe läuft oder wie meine Ehe läuft? Nee, wie Sie Ihrer Tochter in Ihren, also in den Rollen Ihrer Tochter, wie Sie ihr da vertrauen. Das verstehe ich irgendwo nicht. Glauben Sie, dass sie eine gute Mama ist? Glauben Sie, dass sie eine gute Ehefrau ist? Glauben Sie, dass sie in ihrem Beruf ihre Sache gut macht? Vertrauen Sie ihr, dass sie ihr Leben gut im Griff hat? Nicht ganz. Ah, da haben wir es doch. Mhm. Aha, aha, aha. Nicht ganz. Da fängt schon wieder an, so ein bisschen zu stinken und zu stinkern. Mhm. Also das heißt, Sie haben so im Hinterkopf so einen Satz, da kann ich ihr nicht genau vertrauen. Ja, oder nicht helfen. Ich würde ihr ja lieber helfen. Ja, helfen ist aber die Reaktion auf dieses Nicht, ich traue es dir nicht zu. Mhm. Jetzt spielen wir. Das ist es. Und das habe ich nicht gewusst. Und ich merke halt irgendwie, ich will das so nicht und ich will ihr das nicht zumuten. Jetzt stellen wir uns mal vor, Ihre Mama würde noch leben. Mhm. Und Ihre Mama hätte irgendwo immer noch in petto so ein Gefühl, da vertraue ich meiner Tochter nicht ganz, dass sie das im Leben hinkriegt. Mhm. Und Ihre Mama würde Ihnen helfen wollen. Wie würden Sie das da drauf? Kenn ich gar nicht. Deswegen spielen wir es durch. Mhm. Wie würden Sie da drauf reagieren? Ich würde sagen, das geht dir nichts an. Vermutlich ja. Mhm. Sie haben es, weil wir am Telefon sind, sehr elegant ausgedrückt, aber es gibt noch ein kräftigeres Wort dazu. Es ist die Burgischen Landesbank, kurz OLB, die bereits zum Allianz-Konzern gehört. Die OLB soll den Angaben zufolge künftig die mehr als 10.000 Agenturen des Versicherers mit Bankprodukten versorgen. Dendermonde. Zwei Tage nach der Messerattacke in einer Kinderkrippe in Belgien haben in der belgischen Stadt tausende Menschen der Opfer gedacht. Sie zogen mit einem Schweigemarsch durch die Straßen. An der Kinderkrippe, in der sich die Tat ereignete, wurden Kerzen, Blumen und Briefe niedergelegt. Der Bürgermeister der Stadt Duise sagte, niemand könne verstehen, was in Dendermonde passiert sei. Am Freitag war ein 20-jähriger Mann in die Kinderkrippe eingedrungen und hatte mit einem Messer zwei Babys und eine Betreuerin getötet. Über das Motiv herrscht noch Unklarheit. Colombo. In Sri Lanka haben die Regierungstruppen nach eigenen Angaben die letzte Hochburg der tamilischen Rebellen eingenommen. Die Armee sieht damit ein Ende des mehr als 25-jährigen Bürgerkriegs in greifbare Nähe gerückt. Der Oberkommandierende erklärte, die Küstenstadt Mulaitivo im Norden von Sri Lanka sei befreit. Die tamilischen Rebellen kontrollieren nun nur noch ein Gebiet von einer Größe von 300 Quadratkilometern. Sie kämpfen seit Jahrzehnten für einen eigenen Staat. In dem Bürgerkrieg sind mindestens 70.000 Menschen ums Leben gekommen. Würzburg. Der langjährige Miltenberger Stadtpfarrer Ulrich Bohm ist zum neuen Weihbischof von Würzburg geweiht worden. An der feierlichen Zeremonie im Kiliansdom nahmen rund 2.500 Menschen teil. In einer Ansprache bedankte sich Bohm für das Vertrauen und versprach, im Amt ein offener Ansprechpartner zu sein. Bohm machte vor 2 Jahren von sich reden, als er die Glocken der Miltenberger Jakobuskirche 20 Minuten lang läuten ließ. Damit verhinderte er die Kundgebung einer NPD-Jugendorganisation. Papst Benedikt XVI. Ernannte Bohm im Dezember des vergangenen Jahres zum Weihbischof von Würzburg. Sadar. Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Kroatien hat es die deutsche Mannschaft nicht geschafft, sich vorzeitig für das Halbfinale zu qualifizieren. Das Team von Heiner Brand unterlag am Abend Norwegen mit 24-25. Für die deutschen Handballer ist es die erste Niederlage des Turnieres. Um ins Halbfinale einzuziehen, müssen die Deutschen am Dienstag gegen Dänemark gewinnen. Das Wetter in Bayern. Ein schwaches Hochdruckgebiet verlagert sich von Deutschland ostwärts, bleibt aber weiterhin wetterbestimmend. Nachts überwiegend klar, später vereinzelt Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte -4 bis -10 Grad, örtlich Straßenglätte. Morgen nach teils zögernder Nebelauflösung meist sonnig, später im Südwesten einige Wolken. Höchsttemperaturen 1 bis 4 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag, bis Mittwoch wechselnd wolkig und an den Alpen und im Südosten auch Schneeschauer. Am Donnerstag nach Nebel wieder meist sonnig, Höchstwerte -2 bis +4 Grad. Soweit die Nachrichten, es ist gleich 21.05 Uhr. Im Satz gemacht. Ich muss helfen. Was haben Sie mit dem Satz gemacht? Haben Sie den mit dem Blumenstrauß irgendwo beerdigt oder haben Sie ihn verändert im Sinne, ich helfe nur dann, wenn Not am Mann ist? Oder wie haben Sie den Satz verändert? Da war ich ja schon fast 50. Und wie haben Sie den verändert? Dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt so nicht mehr. Das war eine harte Schule. Ich mache das so nicht mehr. Ja. Dann haben Sie den Lösungssatz Ihrer Tochter gegenüber. Dass ich zu meiner Tochter sage, ja, das habe ich eigentlich gesagt diesmal. Dass Sie das zu sich selber sagen. Zu mir. Dass Sie den Satz zu sich selber sagen, ich mache das so nicht mehr. Mhm. Ich muss nicht helfen. Mhm. Ich muss vor allen Dingen auch keine Hilfsbedürftigkeit sehen, wo ich immer noch den Fehler eingehe, dass da gar keine ist. Ja, also sie braucht mir Hilfe gar nicht. Ich stelle es in den Raum. Mhm. Ich weiß nur, wenn jemand diesen Satz drauf hat, ich muss alles gut machen, ich muss meine Hilfe zur Verfügung stellen, ich muss helfen, dann verändert sich unsere Sichtbrille ganz komisch, weil wir nämlich überall Punkte sehen, wo wir helfen müssen. Mhm. Ja, das stimmt. Vielleicht verändert sich Ihre Brille allein schon, als ob Sie so ein Putztuch hätten. Wenn Sie sich wieder diese neue Brille aufsetzen, ich mach das so nicht mehr. Und vielleicht verändert sich dann auch die von Ihnen wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit Ihrer Tochter. Eigentlich, ja, mit der Hilfe, das ist blöd. Das ist einer der ersten Schritte, die ich meinen jungen Kollegen in der Ausbildung beibringe. Wer helfen muss, sieht an allen Ecken und Enden Hilfesteller. Ja, das stimmt. Wer sich überlegt, ob er helfen will oder kann oder es auch nicht will, weil es einfach nicht mehr so machen muss, sieht auch die Hilfesteller nicht mehr. Sondern er wird dann reagieren, wenn er um Hilfe gefragt wird. Also wenn jetzt die Tochter wieder anruft und sagt, wir sollen kommen und die Kinder hüten, dann kommen wir. Und wenn es nicht sagt, dann machen wir nichts. Was ist mit diesem, ich muss das ja nicht mehr so machen? Wenn wir diese Brille aufhaben, haben wir plötzlich auch einen größeren Spielraum. Was könnte dann noch für einen Satz passieren, wenn Sie nicht mehr helfen müssen? Ich muss das nicht mehr so machen. Was können Sie denn dann machen? Ja, ich kann viel machen. Ich hab für mich was machen. Könnten Sie mit Ihrer Tochter machen? Ja, da könnte Mami was machen. Das haben wir immer weggeschoben, das stimmt. Da könnten Sie auch. Wir könnten auch mal weggehen, wir zwei. So ist es. Da fällt es nämlich wirklich. Sie könnten mit ihr lachen. Sie könnten mit ihr über was ganz anderes reden. Sie könnten ins Kino gehen. Genau. Sie könnten Theaterkarten besorgen. Ja. Sie könnten miteinander schweigen. Alles das ist machbar. Aber ich weiß nicht, wer jetzt den Anfang schaffen soll. Naja, erstmal werden wir ja jetzt die Brille putzen, ne? Ja. Also wir tun jetzt erstmal schon diese verschmierte Plastikglasbrille, wo ich muss helfen. Also die tun wir jetzt schon mal ins Nachtkästchen. Die können Sie dann irgendwann mal bei Ihrem Mann wieder anwenden, weil der kennt das schon und der hat da schon eine stabile Abwehrhaltung gegeben. Ja. Wie schützt sich Ihr Mann gegen Ihr Hilfewollen? Der ist zufrieden, glaube ich. Helfe nicht immer. Das heißt, für ihn können Sie die Brille dann genügt, die Nachttischkiste. Die tun wir jetzt schon mal ins Eck. Und dann wachen wir morgen überhaupt erstmal auf. Ja. Und haben diese ganz neue Brille auf. Ich muss das so nicht mehr machen. Ich muss das anders machen. Oder vielleicht ist wieder ein Musssatz da. Wenn er zu Ihnen passt, ist er in Ordnung. Dann würde ich die neue Brille nennen, ich muss es anders machen. Und dann nehmen wir nochmal diesen Tipp, den ich jedem professionellen Helfer mitgebe, der es professionell machen will. Und vielleicht werden Sie jetzt gegen Erwachsenwerdener Alter noch eine professionelle Helferin. Ich helfe erst, wenn ich einen Auftrag bekomme. Ich gehe nicht durchs Leben und sage, da ist was im Argen, da fehlt was, der braucht was. Sehe ich doch, dass es da brennt. Da sehe ich, dass es in 30 Jahren sowas von den Bach runtergeht. Das macht ein Laienhelfer. Und der Laienhelfer hat in dem Alter, wie Sie es gelernt haben, ich muss es schaffen. Morgen setzen wir die andere Brille auf. Gut. Ich muss es anders machen. Sehr gut. Und wie gesagt, diese verkratzte Brille tun Sie am Nachttisch. Ihr Mann hält die aus. Ob er will oder nicht. Da kann er schon gut mit umgehen. Ja. Und Ihre Tochter hat gerade wahrscheinlich, weil sie sie so liebt, noch nicht diesen Schutzmantel um sich herum wie ihr Mann. Und deswegen jault sie immer wieder auf, Mama, wenn du mir nicht vertraust, muss ich mich zurückziehen. Mama, wenn du mir nicht vertraust, was soll ich noch machen? Mama, wenn du mir vertraust, muss ich schreien. Ich muss es dir ins Ohr schreien. Vertrau mir. Sie haben morgen die Möglichkeit, den ersten Schritt zu machen. Ja, das mache ich. Ich bedanke mich auf das Herzlichste. Ich mich bei Ihnen. Ich habe es gut gebrauchen können. Alles, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Und unser erster Anrufer. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt sind wir zwei beiden. Ich weiß gar nichts. Ich glaube, ich darf du sagen. 14? Ja, ja. Okay. Ja. Du erzählst mir ein bisschen. Also, ja. Ich habe schon seit längerem das Gefühl, also seit der 5. Jahrgangsstufe, dass ich nicht sehr großes Ansehen in der Klasse habe. Und ich habe das auch schon oft mit meinen Lehrern und mit meinen Lehrerinnen, also miteinander gesprochen. Und das ist, darin ist in mir so eine große Wut, dass ich bis jetzt alles in mich aufgestaut habe und irgendwann ist das Maß voll und dann will ich nicht mehr, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Nun lebst du ja nicht nur in der Klasse und nicht nur mit deinen Mitschülern, sondern du lebst in einem Familiensystem. Mit Eltern? Ja. Geschwistern? Ja. Wie ist es da mit der Anerkennung, mit dem Ansehen? Also, wobei ich sagen muss, bei meinen Eltern habe ich sehr große Anerkennung, aber bei meinen Geschwistern, die sind beide schon ausgezogen und bei meinem Bruder und bei meiner Schwester habe ich das Gefühl, dass ich nicht so anerkannt werde. Wie viel älter sind die? Mein Bruder ist 25 und meine Schwester ist 21 Jahre. Wenn du den ersten Schritt zur Solidarität, so eine Geschwistersolidarität, ich erinnere mich, als meine Tochter, die ist als kleines Kind immer so ein Spirifanker gewesen und ist wie so eine Rakete immer hoch. Und wenn sie sich dann gar nicht mehr zu helfen wusste, dann hat sie immer gesagt, ich hole jetzt meinen Bruder. Wie ist es mit der Geschwistersolidarität? Also, wer wäre da als erstes anzuzapfen? Also anzuzapfen in dem Sinn wäre keiner, weil ich bin und war eigentlich immer schon selbstständig. Und wenn ich dann irgendwas verzapft habe oder verbockt habe, dann habe ich das alleine ausgebügelt. Wenn du deinem großen Bruder, das ist vielleicht noch der zu größte Schritt, wenn du Schreiben ist mir noch zum Größten. Wenn du dir vorstellst, also wenn du wie so ein, du schilderst ja wirklich dich wie kurz vorm Explodieren, wo du dich kaum mehr halten kannst und sagen kannst, ich weiß nicht mehr, was passiert. Abgesehen davon, dass wir uns vielleicht am Ende überlegen sollten, ob wir vielleicht doch eine Beratung stellen, aber das weiß ich noch nicht, das müssen wir mal gucken. Wenn du dir vorstellst, dass das so ein unkontrollierter Zustand, dass ich dich ausnahmsweise nochmal in ein Alter zurück einladen kann, wie meine Tochter damals war, wie hättest du dir dann symbolisch deinen großen Bruder zur Hilfe rufen können? Was hättest du dann, also, die hat ja nochmal gesagt, ich hole gleich meinen großen Bruder. Wie hättest du ihn jetzt zur Hilfe holen können? Also ich, wenn ich zum Beispiel im generellen Sachen Ärger hatte oder so, oder wenn mich jemand blöd angegangen wäre, sagen wir so, oder gesagt hat, oh, was bist denn du für einer und so, und dann hätte ich schon gerne gehabt, dass mein Bruder mir da zur Seite gestanden wäre. Da hätte ich ihn dann gern gerufen. Hättest du ihn gerne gerufen? Nun war bei meiner Tochter der große Bruder nicht da, weil easy war ja ein Mädchen, sondern sie hat nur so getan, als ob er da wäre. Und plötzlich war aus diesem kleinen Zornigickel ein riesengroßes Mädchen, weil sie das Gefühl hatte, mein großer Bruder steht hinter mir. Wenn du ihn für dich erstmal gedanklich einladen würdest und du fühltest dich wieder, ich weiß es nicht, gehänselt oder keine Ahnung, was dich kränkt, und du würdest ihn dir erstmal symbolisch als großen Bruder einladen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, sagen wir so, aber wenn ich dann wieder irgendwie Stressen anfange oder so, oder irgendwie Ärger anfange, dann heißt es auch, also dass mein Gegenüber dann seinen großen Bruder holt. Also zu viert sind wir stark. Das löst vielleicht die Situation insgesamt schon. Zu viert sind wir stark. So, das ist jetzt erstmal der erste Akt. Der zweite Akt ist, dass du ja noch nicht wirklich daran glaubst, dass der große Bruder wirklich dich zu zweit sein lässt. Was ist der letzte gute Kontakt zu deinem großen Bruder? Also er kommt, ja, okay, ich will jetzt sagen regelmäßig, aber wenn meine Mutter ihn einlädt oder so, dann kommt er schon vorbei, also. Er kommt vorbei, wenn die Eltern ihn einladen. Was habt ihr dann für einen Kontakt? Eigentlich den gleichen Kontakt wie meine Eltern zu ihm auch. Also so privat, rein privat, habe ich meinen Bruder eigentlich nie. Ganz für dich? Habe ich nie, nein. Was könntest du mit ihm tun, wenn du ihn ganz für dich hättest? Dann könnte ich ihn mal zur Rede stellen, ob er mich wirklich als Bruder sieht oder nicht bloß so als guten Kumpel oder als kleine Nervensäge. Ich finde das ein tolles Gespräch. Traust du dir das zu? Ja, wenn er mal Zeit für mich hätte, ja. Wenn du ihn aufforderst, die Zeit zu haben? Dann würde ich mich schon trauen, weil ich habe wirklich großes Interesse an meinem Bruder und das weiß er auch, aber ich habe ab und zu das Gefühl, dass er mich abblockt. Und ich habe das Gefühl, dass du einen Stellvertreterkampf führst. Ein Stellvertreterkampf innerhalb deines Familiensystems. Ihr seid eine Drei-Geschwister-Riege, zwei gehen, einer bleibt zu Hause. Ablösung ist immer ein hartes Thema. Entweder gehen die Großen und sagen, naja, sie haben den Kleinen noch zum Verhätscheln. Oder die Eltern sagen, wir haben noch den Kleinen und die Großen gehen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass du so eine Stellvertreterposition hast und die ein bisschen in der Klasse ausleben kannst. Insofern möchte ich dich fast bitten, wenn ich das darf, diesen Kontakt außerhalb der üblichen Kontakte, dass er einfach nach Hause kommt und ihr seid da und es verändert sich nicht wirklich was. Dass du außerhalb dieses Kontaktes den Kontakt zu ihm suchen könntest. Ist er weit von dir weg? Nein, der wohnt genau in der gleichen Stadt wie ich, ungefähr 10 Minuten weg oder so. Dann wäre es doch jetzt eigentlich heute Abend noch ein geeigneter Zeitpunkt, dich in die Straßenbahn zu setzen und vorbeizufahren und zu sagen, ich glaube, ich brauche dich mal eine Runde. Ja, heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß nicht, was er für eine Schicht hat beim Arbeiten, aber morgen auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche dich mal eine Runde. Du musst mir sagen, wie man mit Zorn umgeht. Du musst mir sagen, wie ich mich stark fühlen kann. Und du musst mir heute in die Hand versprechen, dass ich nie mehr allein in der Klasse sein werde, sondern dass du immer hinter mir stehst. Aber das Problem ist bei mir in der Klasse, dass wenn ich bin, Sie müssten sich das vorstellen, also ich bin ein Durchschnitt, also überdurchschnittlicher Schüler, also ich bin schon gut in Fächern, aber ich bin auch sehr muskulös, also wenn da mir einer dumm kommt, der müsste eigentlich Angst vor mir haben, aber wenn ich dann mich aufblustere, dann sagt er wieder, komm, ich geh mich nicht an, sonst hole ich meinen Bruder, der schlägt dich dann. Ja. Du bist jetzt sehr auf der Handlungsebene, was schwer in Ordnung ist. Ich meine eher eine beschützte Ebene, oder ich meine eher eine, wie soll ich sagen? Ich meine eher ein, vielleicht kann ich es am besten so sagen. Ich spreche symbolisch von einem Familienhaus, wo du morgens aus dem Haus gehst und dich gar nicht erst aufplustern brauchst. Du sprichst sozusagen vom Ende der Kette. Ich gehe an den Anfang. Ich glaube, dass der Krieg ein Stellvertreterkrieg ist, der schon im Familienhaus stattfindet. Ich glaube, dass sich dieser Krieg auflösen könnte, wenn sich die Brüder zusammentun. Und ich glaube, dass du dann aus dem Familienhaus rausgehst, ohne dass du dich mehr aufplustern brauchst. Weil du schon zu Hause groß und stark bist. Das ist mein Bild. Kannst du da mehr mit anfangen? Weil das wäre der Sinn, morgen zu deinem Bruder zu gehen und zu sagen, ich brauche dich. Ja, ich brauche ihn schon, aber ich weiß nicht, ob es dann, wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, dass er dann zu mir steht. Ich wiederhole mich sicher und ich entschuldige mich auch, dass ich dir so psychologisch komme und mich wiederhole. Bei meiner Tochter war auch nicht der Bruder, aber das Gefühl, dass das Familienhaus zusammenhält und ich stark bin, hat ihr die Luft aus der Wut genommen. Also so von dem Aspekt habe ich das eigentlich noch nicht betrachtet. Dafür sind ja auch die Psychologen da. Ich halte dich wirklich für überbegabt. Ich halte dich für gut kontrolliert. Ich mache mir kaum Sorgen um dich. Und ich vertraue dir, dass du mit diesen Bildern erstmal ein bisschen weiter studieren kannst und würde dich dennoch bitten, mich nochmal anzurufen, wenn du sagst, ich stehe wieder wie so ein Bulle da und will es eigentlich nicht und es passiert, weil dann würde ich nochmal gucken, ob du jemanden in so einer Beratungssituation in 5 Sitzungen oder so erleben darfst oder willst oder musst, wie unser Gespräch jetzt verlaufen ist. Wollen wir so verbleiben? Warten Sie, also Sie müssten schon wissen, dass es in der 6. Jahrgangsstufe schon mal so weit war, dass ich explodiert bin und mir das Leben nehmen wollte. Also. Das heißt, du willst mit diesem Bild sehr wohl weitermachen und hättest dennoch gleich gerne eine Beratungsstelle? Erst beim zweiten Gespräch dann. Also. Naja, also mit alten Frauen charmieren kannst du schon ganz gut. Das gefällt mir sehr. Ich bin für dieses zweite Gespräch in vollem Umfang da und offen. Mhm. Okay. Alles Gute und bis dahin. Ich vielleicht danke auch nicht. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Hallo. Jetzt sage ich Sie, obwohl ich gern du sagen würde, 23 sind Sie, ja. Gell? Okay. Ja. Sie erzählen mir. Okay, wie viel Zeit habe ich? Bis morgen früh. Gut. Also es geht um meinen Freund und mich. Und mein Freund ist Ausländer. Und wir sehen uns sehr unregelmäßig, weil er in einem Engagement arbeitet und in Europa viel unterwegs ist. Und durch dieses Engagement kann er auch in Europa bleiben. Also das erstmal zu der Grundkonstellation. Und wir sind jetzt seit einem Jahr ungefähr, also 13 Monate etwa zusammen. Und Ja, er hat mich betrogen. Und das ist einmal passiert recht zum Anfang unserer Beziehung und jetzt wieder vor ein paar Wochen, als er für ein paar Wochen zu Hause war. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil es ist nicht so, dass er mich betrügt, also dass er jetzt wirklich einen expliziten Grund hätte, warum er mich betrügt, und dass wir irgendwie auf irgendeiner Schiene nicht harmonieren würden. Sondern es ist im Gegensatz sogar so, dass wir uns sehr, sehr lieben. Und er sowohl beim ersten Mal, als er es mir gestanden hat, als auch jetzt eine Welt zusammengebrochen ist. Für uns beide. Und ich weiß einfach nicht, warum er das tut. Das wollte ich Sie gerade fragen, wie Sie es erfahren haben. Er hat es mir gesagt. Mhm. Und es geht ihm beschissen. Und es geht mir beschissen. Also ich sehe das richtig. Er geht fremd, er will von Ihnen die Absolution und er leidet. Ja. Ah, ist ja eine spannende Kombi. Ja, deswegen rufe ich auch an. Also er hat ja gleich alles besetzt. Er hat den partnerschaftsbrechenden Teil übernommen, ja. Er hat den juristischen Teil übernommen und hat den Leidensteil auch noch übernommen. Gibt es denn auch nette Teile an ihm? Es gibt sehr viele nette Teile an ihm, sonst wäre ich ja nicht mit ihm zusammen. Welche? Ich habe mich noch nie mit jemandem so gut verstanden wie mit ihm. Welche Teile mögen Sie an ihm? Ich mag einfach... Oh, das ist jetzt... Ich habe gewusst, dass Sie mich das fragen, aber... was ich an ihm mag... Ich mag seine Offenheit und ich mag einfach, wie er mit mir umgeht. Also. Das heißt, Sie lassen sich gerne betrügen und anschließend beichten und anschließend jemanden im Selbstmitleid absaufen? Nee, das mag ich überhaupt nicht. Dann würde ich das auch genauso deutlich sagen. Das habe ich auch schon gesagt. Wie? Genauso, wie Sie es gerade formuliert haben. Also ich war noch nicht mal besonders heftig, sondern Sie haben es genauso deutlich gesagt. Ziemlich ausgerastet, als er mir das jetzt gestanden hat. Ich habe beim ersten Mal, als er es mir damals gesagt hat, war eben die Grundkonstellation noch nicht so, dass wir schon fest zusammen gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Und es hat mich sehr getroffen und ich habe auch wirklich, ich bin eigentlich immer noch dabei, ihm wieder, ich hatte gerade wieder angefangen, ihm zu vertrauen. Was ich haben auch muss, Sie ihm weil den, ich ihn ja, den ja, Teil ja, rückgemeldet? Es ist nämlich immer die Frage, wenn ich fremdgehe, ist ja sowieso schon sowas nicht so Dolles. Aber ja. Es dem anderen auch noch zu sagen, heißt ja auch, du musst auch noch meine Aufräumarbeiten leisten. Ja. Insofern habe ich fast den Verdacht, dass sie noch mehr Aufräumarbeiten leisten müssen. Dass sie diejenige sind, die zu verstehen haben, dass sie diejenige sind, die verständnisvoll sind, diejenige, die Toleranz aufbringt. Also Fremdgehen passiert, ich will die Zahlen gar nicht wiederholen, häufig. Hm. Es ist aber immer noch die Frage, wie gehe ich mit diesem Akteur um? Denn wenn ich beichte, muss ich ja sozusagen dem anderen auch noch die Aufräumarbeiten machen lassen. Ja. Sind Sie diejenige, die Vernünftige ist, die Tolerante ist, die Aufräumarbeiten muss, die Struktur vorgibt, die Klarheit sind, Sie sozusagen, ja, genau das. Ja. Klingt danach, gell? Dann wollen wir doch mal die Rolle ein bisschen vertauschen. Ich finde, jetzt lassen Sie mal so ein bisschen die Sau raus. Wie sind Sie denn, Sie sind jung, 23, wie sind Sie denn, wenn Sie, ich will Ihnen jetzt keinen Seitensprung empfehlen, ich möchte nur gerne, dass Sie nicht die Ausputzerin sind. Was sind Sie dann stattdessen? Sie wollen jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich Ihnen jetzt mal zappeln lasse, oder? Nee, ich möchte gerne an einer Qualität bei Ihnen andocken, die zu Ihnen gehört. Mhm. Weil würden wir uns was ausdenken, wie wir ihm antworten, dann machen wir seine Gesetze wieder zum Sieger. Das tut er sowieso schon viel zu viel. Ich möchte eher bei Ihnen etwas abrufen, was bei Ihnen etwas Zusätzliches ist. Ausputzerin sein ist was sehr Anständiges auch. Was bei Ihnen als zusätzliche Qualität wie als Ausputzerin dazukommt. Wie wären Sie noch? Weil er verlässt sich ja mittlerweile auf die Ausputzerin und kennt vielleicht... Nee, das tut er nicht. Das habe ich ihm auch klar gemacht dieses Mal. Dann also ich war letztes Mal wirklich sehr, sehr verständlich, aber ich bin dieses Mal so dermaßen ausgerastet. Ich habe auf ihn eingeschlagen. Ich habe sein Handy zertreten und mir dabei meinen Stiefel zerstört. Dann handeln Sie immer noch nach seinen Gesetzen. Ja. Immer noch. Klar, ist doch wunderbar. Je aggressiver die Alte ist, umso weniger muss ich mich in Selbstmitleid absaufen. Haben Sie klasse gemacht? Wieder drauf reingefallen. Wie sind Sie anders als Ausputzerin? Denn wenn Sie so böse sind, dann kann er ja sagen, schlag mich weiter, dann ist es nicht mehr so schlimm. Da sind Sie genau wieder auf seine Gesetze eingegangen. Okay. Ich will nur diese Frustmöglichkeit, dass Sie sich lieben, das will ich Ihnen alles lassen. Ich will nur diese Frustmöglichkeit kleiner machen. Mhm. Wie wären Sie anders, weil auch die aggressive Seite ist die Seite der Ausputzerin. Wie wären Sie, wenn Sie von sich aus einen Teil einladen, den Sie vielleicht noch gar nicht so abgerufen haben in der Beziehung? Sie sind berechenbar, Sie sind klar. Sie sind strukturiert, sie räumen auf, sie sind bedächtig, sie sind bedacht, sie geben die Regeln vor. Wie sind Sie noch? Ich bin chaotisch eigentlich. Das gefällt mir gut. Ich bin sogar ziemlich chaotisch und ich bin auch eigentlich sehr egoistisch. Finde ich beides hervorragende Eigenschaften. Wie ja, sind Sie ich denn? Auch. Wie wären Sie denn? Sie würden plötzlich mehr das Chaos in dieser Beziehung leben. Ja, ich würde mich vielleicht weniger darum bemühen, ihm immer hinterherzufahren. Aber wenn ich das nicht mache, sehen wir uns halt gar nicht, weil er hat nicht die Möglichkeit. Finde ich zum Beispiel ganz gut. Einfach. Habe ich verstanden, aber vielleicht kann man das ja doch ein bisschen variieren. Okay. Das hieße, das erste Variationsmöglichkeiten einer Begegnung. Ja. Ich schreibe es auf und schicke es Ihnen, damit Sie es ja nicht vergessen. Aber Sie sind so strukturiert. Ich hänge es mir aufs Klo, ja. Die Variationsmöglichkeiten einer Begegnung ist das Erste. Wir würden das Chaos mehr in den Vordergrund schieben. Was noch? Was noch? Ich weiß es nicht. Sagen Sie es mir. Wie könnte das Chaos bei einer Begegnung anders, wenn das Chaos dirigiert, wie könnte dann die Begegnung anders ausschauen als erwartungsgemäß? Sie sind so berechenbar. Eigentlich müsste ein Fremdgeher völlig unsicher sein, wie sein Gegenüber darauf reagiert. Sie sind für ihn planbar und er kennt sie. Also muss die Begegnung auch chaotischer werden. Okay. Wie wäre es anders, dass Sie nicht mehr berechenbar sind? Naja, er müsste halt hierher kommen. Aber wie könnten Sie die Begegnung als solche, wenn Sie hinfahren, schon anders gestalten? Ich bin ja schon immer fürs Visuelle. Fangen wir schon mal beim Film an. Okay. Sie zischen sich schon mal einen komplett anderen Film an. Okay. Wie sähen Sie komplett anders aus? Sie würden Ihr Chaos leben. Mein Chaos. Ich würde erstmal zu spät kommen. Okay, schreibe ich auch auf. Ich würde viel zu spät kommen. Ich würde nicht wissen, wo er gerade ist. Perfekt. Ich hätte mein Handy nicht dabei. Perfekt. Und... wird zufällig irgendwo noch einen alten Freund von mir treffen und erstmal mit dem auf einen Kaffee gehen. Perfekt. Was hätten Sie an? Ich bin so begeistert, dass ich die Zeit überhaupt völlig vergesse. Ja. Was hätten Sie an? Irgendwas, was sehr gut aussieht. Und das, was er nicht kennt. Okay. Was auf Neudeutsch geil ist. Aha. Okay. Okay. Und was er nicht weiß, dass Sie es haben. Okay. Ich schicke Sie auf die Reise. Ich begleite Sie und bin neugierig, wie es ausgeht. Gut. Wir hören auf. Ich Alles muss aufhören. Klar. Kein Problem. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Nächsten Sonntag ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Eine gute Zeit.